Möchte die sich streiten um die letzten Ressourcen. Und hinter einem Vorhang liegt die Wahrheit verborgen. Faule Kredite, Geld wird aus dem Nichts gedruckt. Und auf die Elite wächst allmählich der Druck. Sie müssen Menschen reduziert. Du bist nur einer unter vielen, ob hausgemachte Pandemie oder durch den Krieg. Es offenbart sich langsam, was man mit bloßem Auge nicht sieht. Kämpfen oder viel zu überleben wird ein Ziel. Die Materie, wenn sie zerbricht, auch das menschliche Dasein, was langsam erlischt. Atome, die sich spalten und ein Bombenblitz vernichtet alles, was es auf der Erde noch gibt. Die Materie, wenn sie zerbricht, auch das menschliche Dasein, was langsam erlischt. Atome, die sich spalten und ein Bombenblitz vernichtet alles, was es auf der Erde noch gibt. Verseuchter Boden, genmanipulierte Pflanzen, ne? Mit jedem Tag schwindet die Überlebenschance, ne? Zwangsimpfungen und ein Ausgangsverbot. Noch ein wenig Zeit und dann seid ihr alle tot. Du willst dich retten oder die, die du liebst. Sonnenstrahlen verblassen, bis dich die Dunkelheit umgibt. Eine Druckwelle, die dich erfasst und mit sich reißt. Durch den Atompilz, welcher in den Himmel steigt. Die Materie, wenn sie zerbricht, auch das menschliche Dasein, was langsam erlischt. Atome, die sich spalten und ein Bombenblitz vernichtet alles, was es auf der Erde noch gibt. Die Materie, wenn sie zerbricht, auch das menschliche Dasein, was langsam erlischt. Atome, die sich spalten und ein Bombenblitz vernichtet alles, was es auf der Erde noch gibt.